Genießen Sie es, wenn Sie in den Sitz gedrückt werden, den Boden unter den Füßen verlieren, unterwegs sein, zusammen sein, die großartigste Stadt der Welt erobern. Gemeinsam, unendlich verliebt. Fuck you, mon amour. Eine Liebeserklärung von Martin Becker. Musik Raphael Vogel. Hotel. Sie fliegen schon wieder. Hörst du? Nach der Zigarette muss ich los. Erstens, kein Vermissen. Nie mehr. Lässt du mich mal ziehen? Danke. Dinge, die ich immer an dir lieben werde. Hab ja gesagt, solche Nächte sind zu kurz. Scheiße. Deine Stimme, wenn du traurig bist. Das war doch schon besser. Und jetzt sehen wir uns und es tut wieder weh. Zweitens, kein Vermissen. Diesmal nicht. Wir sind kein Paar mehr. Dein Haar. Ungekämmt. Ja, das sagen wir uns jetzt seit einem Jahr. Wann hört das alles auf? Wenn wir tot sind? Menschen werden sehr, sehr alt. Name? Florence Jacobi. Alter? 30 Jahre. Beruf? Museologin. Beziehungsstatus? Ungeklärt. Takotsubo-Check? Negativ. Name? Alan Förster. Alter 34 Jahre. Beruf Buchautor. Beziehungsstatus ungeklärt. Takotsubo-Check negativ. Dein Gesicht, wenn du nachdenkst. Ich habe manchmal diesen tiefen Schmerz. Hast du auch so schlecht geschlafen? Der fühlt sich an wie verliebt sein. Nur umgedreht. Ich habe totale Kopfweh. Was machst du eigentlich nach New York? Paris, glaube ich. Mhm. Lissabon oder so. Kein Vermissen. Nur ein bisschen. Mhm. Wegfliegen ist einfach, ne? Hör auf damit. Wenn ich nicht abhaue, dann haust du ab. Du musst los. Hast du eine Tablette für mich? Hoffentlich werde ich nicht krank. Hier. Danke. Deine Augen. Finster wie die Katastrophe, hell wie die Sterne. Letztes Mal haben die sogar meine Finger gecheckt. Stell dir das mal vor. 20. Ach, scheiß drauf. Sprengstoffkontrolle. Die haben mich auf der Liste. Haben wir uns auch mal wieder auf der Liste? Ich mach mein Telefon aus drüben, diesmal. Aber wie erreiche ich dich dann? Wir schreiben uns einfach, okay? Pass auf dich auf, Florence. Komm mal her. Küss mich noch kurz. Wir sind so nach Hause gelaufen. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Es war so um 5 Uhr nachts. Wie vom LKW überfahren. Vielen Dank dafür. Fuck you. Liebeskummer ist für mich freier Fall. Ich war so verliebt. Kalter Entzug. Glatt rasieren oder so, obwohl ich einen Bart trage. Alkohol. Na, auf jeden Fall die Stadt verlassen. Natürlich habe ich gezweifelt, ob es die falsche Entscheidung war. Es hat nie geendet. So. Es wird besser. Also das halte ich für einen völligen Humbug, um wieder zu denken, man könnte daraus irgendwas ziehen. Also mir macht Liebeskummer einfach keinen Spaß. Zuerst, Florence, bitte ich Sie, über ihn zu sprechen. Lassen Sie einfach los. Nichts ist unwichtig. Fangen Sie irgendwo an, Florence. Gut, also, er will alles ganz oder gar nicht. Wenn er liebt, dann liebt er. Wenn er trinkt, dann trinkt er. Und er ist so stur, so stolz. Komisch, dass ich da zuerst dran denke. Lassen Sie einfach los. Nichts ist unwichtig. Fangen Sie einfach an, Ellen. Sie ist schwer zu durchschauen. Selbst nach all den Jahren. Was schön ist, weil es irgendwie immer noch so wie ganz am Anfang ist. Sie macht halt ihr Ding. Und immer das Gegenteil von dem, was ich will. Sie braucht das, irgendwie. Eigentlich waren wir voll das schöne Paar. Haben alle gesagt. Wir waren zusammen auf Reisen. Wir waren im Kino und im Theater und sogar im Ballett. Da haben wir uns beide totgelacht. Stundenlang in Cafés sitzen. Den ganzen Tag im Bett bleiben. Spaziergänge machen. Sich verlaufen, sich anschnauzen, dann darüber lachen. So toller Alltag irgendwie. Seine Eifersucht hat viel kaputt gemacht. Und er hatte diese Panik. Vor Flugzeugen, vor Zugfahrten, vor der Nacht, vor dem Alleinsein. Das war nicht leicht. Sie wollte lange noch nicht mal sagen, dass wir ein Paar sind. Und je mehr ich es hören wollte, desto weniger wollte sie es sagen. Ein falsches Wort und sie macht total zu. Nur ein falsches Wort. Und er ist am Boden zerstört. Sie hat immer zu mir gesagt, bei jedem Anfang denke ich gleich ans Ende. Deswegen war ich manchmal stinksauer. Er hatte immer Zeit für uns. Immer, immer, immer. Er hat mich morgens zum Museum gebracht und abends abgeholt. Ich dachte immer, versuch es doch. Wenn du nicht richtig anfängst, dann kann es gar kein Ende geben. Er hat Frühstück gemacht und wenn ich nach Hause kam, war das Abendessen schon im Ofen. Das war schön, aber auch viel zu viel. Wir haben die Nerven verloren. Irgendwann. Haben uns Sachen an den Kopf geworfen, die sagt man nicht, wenn man liebt. Niemals. Und ja, wir haben uns geohrfeigt. Unser wahres Gesicht. Es hat sich so eingeschlichen. Streiten, ohrfeigen, versöhnen. Und von vorn. Wurde immer schlimmer. Irgendwann nur noch Streit. Da wussten wir, das war's. Kaputt. Nicht zu restaurieren. In 100 Jahren nicht. Nie wieder. Jetzt gebe ich Ihnen noch eine CD mit. Hören Sie da mal rein. Sie sind nicht allein. Die Klientinnen und Klienten auf der CD leben heute zu mehr als 50% in glücklichen Beziehungen. Zu mehr als 50%. Also, Kopf hoch. Dieses morgens Aufwachen mit so einem dicken Kloß im Hals. Ich kann halt mein Tagebuch vollkritzeln, das wird halt so gar nichts ändern. Man merkt das, als wenn eine Faust in der Magenkuhle sich eingräbt. Das kann ja ein ganzes Weltbild auf den Kopf setzen. Was geht denn bei dir ab? Also komm halt mal klar. Es wird besser. Okay, und wann genau eigentlich? Sie haben 2 neue Nachrichten. Erste neue Nachricht. Hi Ellen, mein Lieber. Du hast bestimmt schon den großen Teich unter dir. Hm? Jetzt haben wir uns gar nicht mehr gesprochen. Ja, schade. Du, ich wollte nur sagen, das wird bestimmt super. Also, der Verleger meinte, das Amsterdam-Buch ist zu dark manchmal. Ja? Also, achte drauf. Du, New York darf nicht so heavy werden. Also, aber, ach, das wird bestimmt alles super. Du, hab eine gute Zeit drüben, ja? Und denk dran, ne? Lieber Rock als Blues, ja? Also, bis bald, mein Lieber. 2. neue Nachricht. Hey. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht gut, aber ich dachte nur dran, dass du jetzt da oben frühstückst. Ich habe mir eine Brezel gekauft und ein Espresso. Mit Doppelzucker und ohne Milch. Das haben wir in Berlin immer gemacht. Da denke ich echt oft dran. Naja. Flieg schön. Mach's gut. Nachricht gelöscht. Ist schon an? Ja. Hallo. Ja, zunächst begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Vortragsabend. Letzte Woche haben wir uns ja mit der Takotsubo-Kardiomyopathie, also der transienten linksventrikulären apikalen Ballonierung beschäftigt, landläufig das gebrochene Herzsyndrom. Heute möchte ich Ihnen das Ellen-Florence-Modell näher bringen. Schwerpunktthema dabei, chronischer Liebeskummer. Ellen und Florence sind die typischen Vertreter einer, ich nenne das jetzt mal flapsig, neuen Love Sickness Generation. Ich kann das doch auch nicht mehr rückgängig machen. Soll ich lieber gehen? Jetzt red doch nicht dauernd davon. Glaubst du, das macht irgendwas besser? Verdammt. Grundsätzlich ist das keine ungewöhnliche Geschichte. Man sieht sich, man verliebt sich, man liebt sich, man verliert sich. Dennoch ist das hier ein paartherapeutisches Sahnestück. Ja, da dürfen Sie ruhig lachen. Das Ellen-Florence-Modell enthält Punkt 1, Benching. die Warmhaltetaktik. Nicht zusammen, aber auch nicht nicht zusammen. Haben Sie das verstanden? Lass uns einen Deal machen. Wir sehen uns einmal im Jahr. Auf neutralem Boden? Wir können ja ab und zu telefonieren. Montags vielleicht? Punkt 2. Die On-Off-Spirale. Man lässt sich nie ganz los. Hochproblematisch einerseits, weil die Bindung die Bereitschaft zu Neuanfängen konstant verhindert. Und weil keiner der Beteiligten das bekommt, was seine Bedürfnisse wirklich befriedigt. Andererseits, man ist nie allein. Ich denke ja doch an dich. Es ist immer gut, dich zu hören. Drittens, gescheiterte Entliebung. Sie leiden wie die Hunde. Sie hängen aneinander. Ellen und Florence machen sich den Liebeskummer zum Prinzip. Sie wohnen darin wie in einem gemütlichen Zimmer. Ich habe mal zu ihnen gesagt, wenn ihr das nicht mehr habt, dann seid ihr obdachlos. Da haben sie nur gelacht. Sollten wir vielleicht einfach keinen Kontakt mehr haben? Versuchsweise? Wem schreibst du denn dann, bevor du ins Bett gehst? Und wer soll dir antworten? Stimmt. Modernes Paar am Anfang des 21. Jahrhunderts, hat Florence mal dazu gesagt. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Diese Generation hat Angst, ist zerfressen davon. Also in Bewegung sein. Wer sich bewegt, wird nicht getroffen. Bei Ellen und Florence ist es noch heikler. Sie haben sich nämlich verletzt, um sich gebissen wie tollwütige Hunde. Sie sind sich nahe gekommen, zu nah. Sie waren die höflichsten Menschen der Welt, aber nicht zueinander. Da waren sie wie die Tiere. Auch so ein Klassiker übrigens. Ping-Pong. Dauernd unentschieden. Warum bist du nicht hier? Wir sind gerade über Grönland. Ich würde dir die Wale zeigen, die man gar nicht sehen kann. Ich würde dir erzählen, wie... Was? Hallo, hören Sie. Entschuldigung, ich war in Gedanken. Kaffee, Tee, Mineralwasser dazu oder Orangensaft? Kaffee ist gut. Schwarz, bitte. Sonst noch was für Sie? Wasser? Oh Mann, Sie sind nicht allein hier. Nein. Danke. Die waren auch mal netter, ha? Unmöglich. Ich habe ein bisschen Angst beim Fliegen. Laute Musik ist dann perfekt. Kaffee, Tee. Hast du das immer? Wenn ich wenig geschlafen habe. Dann kriege ich Panik. Ah, ich kriege nur Panik, wenn er neben mir Panik hat. Oh nee, Quatsch. New York ist ein guter Ort, wenn mir alles zu viel wird. Urlaub also? Halb und halb. Und bei dir so? Ich schreibe Reiseführer. Schon mal gesehen? Berlin für Verliebte, Amsterdam für Verliebte. Jetzt ist New York dran. Du schreibst die Dinge? Eine Freundin hat mir mal Berlin geschenkt. Ich habe aber nur kurz reingeguckt. Ich konnte das nicht lesen, so ohne verliebt zu sein. Wie heißt du eigentlich? Du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Carla. Und du? Ellen. Meine Eltern mögen wohl die Ellen, deswegen. Ich heiße Carla wegen meiner Oma. Was hörst du da? So eine Playlist. Von meiner Ex. Willst du mal? Ja klar, warum nicht? Ich würde mir jetzt gern einige Eckdaten notieren. Antworten Sie so kurz und knapp wie möglich. Danach widmen wir uns der konkreten Kummerbewältigung. Bereit? Gut. Sie waren wie lange zusammen, so offiziell? 2 Jahre? Prima. Wie lang genau ist Ihre offizielle Trennung jetzt her? Ah ja, 1 Jahr. Wunderbar. Jetzt wird es etwas intimer. Was finden Sie noch aneinander? Wir haben so eine gemeinsame Melodie. Die stimmt einfach. Ich weiß schon, du kannst dich 1000-mal verlieben, bla bla bla. Aber so wie mit uns klingt es nicht. Nie mehr. Manchmal sage ich mir, das passiert dir doch nur einmal im Leben. Ist vielleicht Quatsch. Wenn wir unterwegs sind zum Beispiel. Blindes Verständnis. Wir lieben dieselben Dinge. Dieselben Augenblicke, dieselben Witze, dieselben Bücher. Alles einfach. Vielleicht sowas Chemisches. Passt halt. Kann gar nicht mehr aufhören. Kann ich mir nicht vorstellen. Illusionen vielleicht, ja. Diese Mega-Momente, denke ich so, die kommen wieder. Nur Geduld. Nur Geduld. Und der ganze schlimme Kram, naja, das blendet man aus. Oder so. Kommen wir an dieser Stelle kurz zur Theorie. Sie sehen ja hier die klassischen Liebeskummerphasen. Phase 1, die Vorahnung. Phase 2, der Schock. Phase 3, der Kampf. Phase 4, die Wut. Phase 5, das Leben danach. So. Sie werden es schon merken. Ellen und Florence betreiben eine Art Hürdenlauf. Über jede Phase springen sie gelassen hinweg. Um nicht zu leiden. Um nicht der Wahrheit ins Auge zu sehen. Das ist die Frage. Herzlich willkommen im Touch the Sky Deluxe Tower Airport Hotel. Herzlich willkommen. Genießen Sie auch unser Relax-Restaurant im 17. Stock. Es gibt uns noch. Siehst müde aus. Als wäre das gar nicht ein ganzes Jahr her. Haben Sie schon alle Geschenke für Ihre Liebsten? In unserem Touch the Sky Priority Shop finden Sie exklusive und unvergessliche Produkte aus der Welt des Wohlfühlens. Was hast du in dem Jahr gemacht? Wo hast du geschlafen und mit wem? Hast du an mich gedacht? Frage ich lieber nicht. Hab dich ganz schön vermisst. Sag ich lieber nicht. Wir wünschen Ihnen jetzt einen angenehmen Aufenthalt. Ihr Touch the Sky Deluxe Tower Airport Hotel Team. Mit uns sind Sie schon jetzt auf Wolke 7. Deine Hand nehmen. Ganz schön frech. Einfach so. Machst es einfach. Können wir uns jetzt eigentlich küssen? 16. Stock. Tür öffnet. Ohne jetzt großartig in der Kindheit und Jugend zu wühlen, am Rande, das dürfen wir aus Anonymitätsgründen auch gar nicht, kann ich konstatieren, beim Ellen-Florence-Modell sind immer heftige Bindungsängste am Werk. Bindungsangst. Das Monster ist benannt. Und es hat zwei Mäuler. Ja, da lachen Sie. Auf der einen Seite Panik davor, sich festzulegen. Auf der anderen Seite blanke Angst, wenn es ans Verlieren geht. Na, merken Sie was? Ein Kreislaufproblem. Ping-Pong hat Ellen das mal genannt. Kakao? Du trinkst echt Kakao? Hä, und du? Trinkst du echt Bier? Ich hab noch nie wen gesehen, der in einem Club Kakao trinkt. Machst du mich gerade an, oder was? Nein, ich mag nur dein Getränk. Was? Ich verstehe kein Wort. Können wir mal rausgehen? Eine rauchen? Ja! Hier, nimm eine von meinen. Danke. Bist du oft auf Partys? Und selbst immer auf der Jagd nach Frauen mit Kakao? Okay, du willst eine ernste Antwort, oder? Ein Bekannter wollte hier feiern, Geburtstag. Schreibt er so, sorry, wir gehen doch jetzt alle auf die Kellerparty von so und so. Ziemlich weit weg. Ich war mit einer verabredet, die wollte unbedingt kommen. Ist sie aber nicht. Und jetzt kommt sie auch nicht mehr. Dass du das einfach so sagst? Ziemlich ehrlich. Wer bist du eigentlich? Ellen. Bevor du fragst, wenn ich angeben will, dann erzähle ich, meine Eltern mochten wohl die Ellen. Wenn ich ehrlich sein soll. Ihr erster Hund hieß so. Oh. Das ist alles. Ich bin Florence. Machen wir woanders weiter mit der Therapiestunde, wo es ruhiger ist? Will er mich überhaupt noch? Liebt er mich überhaupt noch? Ich fand den so toll, dass ich dachte, da kommt auch nichts Besseres mehr. Unsere Beziehung hatte sehr viel mit Illusionen zu tun. Schönen Illusionen. Alles ist toll und dann passiert eine Kleinigkeit, ein Streit entfacht und man denkt sich, was ist jetzt passiert? Wir hätten das einfach schon früher beenden können und sollen. Und das Letzte war eigentlich, was wir uns gegenseitig gesagt haben, war dann eigentlich nur, dass wir uns lieben. Und das ist das Wahr quasi. Sie lernen sich also in einem Club kennen, in dem sie nichts verloren haben und sofort sind sie sich so nah, dass sie nicht merken, wie leicht es ist, sich auf die Füße zu treten. Ich mag dich sehr. Das habe ich selten. Du riechst verdammt gut. Ich habe das Gefühl, als würden wir uns schon ewig kennen. Das hatte ich lange nicht. Ellen ist vollkommen verliebt. Kein Zweifel. Niemals. Florence hat Bange. dass er sie erdrückt. Und je mehr er merkt, dass sie Angst hat, desto fester hält er sie. Wir müssen endlich mal einen kühlen Kopf kriegen. Sonst halten wir das nicht durch. Je mehr er sie festhält, umso mehr schiebt sie Panik. Am Anfang ist es eine wilde Zeit. Schönheit, Drama, Schönheit. Und dann kommt der Alltag. Davor hätten sie sich besser wirklich gefürchtet. Sag mal, sollen wir nicht einfach zusammen wohnen? Ich glaube, das könnte doch gehen. Mit uns. Oder, Florence? Wohnzimmer. Fischgrätparkett, Doppelfenster, gespachtelte Wände, Heizung gerade neu gemacht. Gehen wir weiter? Ja, hier also das Schlafzimmer und daneben ein Arbeitszimmer. Oder Kinderzimmer. Tja, das liegt natürlich ganz bei Ihnen. Also gut, ich würde mich schnell entscheiden. Sie wissen ja, was hier gerade für ein Hype ist. Und zu dem Preis? Unschlagbar. Muss man da überhaupt noch überlegen? Hi. Hast du vielleicht mal Feuer für mich? Hey, klar, hier. Danke. Arbeitest du hier? Ja, Restaurierungen und so ein Zeug. Echt? Tja, ja. Ich muss mal wieder rein. Also, ich habe da so einen alten Schrank von meiner Großtante. Ich glaube, der ist schon 150 Jahre alt oder so. Sorry, das war jetzt echt doof. Kriege ich trotzdem deine Nummer? Auch sorry, ich mache nur Spätantike. Schönen Tag dir. Ja, dir auch. Wer auch immer du bist. Alan? Alan Boy. Hey, good to see you. Hey Sam, good to see you. Oh Mensch, wie lange ist das her? Was willst du trinken? Gin Tonic wie immer? Na klar. Na klar. Ich hatte gehofft, dass du noch da bist. Yeah. Alles gut bei dir? Ja, alles gut bei dir. Ich weiß nicht. Weißt du, meine Oma, die hat immer gesagt, Junge, es gibt Tage, an denen liebt man, lebt man, leidet man, all die Sachen. Und die normalen Tage, an denen ist es genauso, nur minus Leben und Lieben. Du verstehst. Wolltest du nicht zurück nach Berlin? Ja. Immer wieder. Aber ich komme hier nicht weg. Brooklyn hat Krallen, weißt du. Die stecken in meinem Fleisch. Ich habe sogar geheiratet zwischendurch. Echt? Ja. War aber nicht die allerbeste Idee. Kann zumindest einer von uns. Das war nicht ich. Scheiße. Scheiße. Und du so? Himmel voller Geigen, Alan, ja? Haus, Auto, Boot, Kinder, Katzen, alles Programm? Keine Geigen, eher Blues. Ja, Blues, ja. Und die, wie hieß die noch von damals, die Florentine? Florence. Die wolltest du doch mal mitbringen, oder? Das läuft schon lange nicht mehr. Ja. Oder eben doch. Wir haben uns gerade erst gesehen. Nach einem Jahr? Lass doch diesen Quatsch. Das macht dich fertig, sowas. Das ist schlimmer, als unglücklich zu heiraten. Mit ihr geht es nicht, ohne sie geht es nicht. Machst du mir noch einen Gin Tonic? Na klar. Ey, lass stecken, das geht auf mich. Diese Florence, ja, vielleicht ist die sowas wie dein Mensch gewordener Gin Tonic. Du kommst nicht weg davon. Wenn du zu viel säufst, geht's dir dreckig. Wenn du aber keinen hast, dann zittern dir die Finger. Hey. Ich denk an dich. Irgendwann bin ich mit dir in Brooklyn. Wenn du schon da bist, trink nicht so viel, ja? Bis dann, mein Lieber. Nachricht gelöscht. Ich finde ja, du solltest mal so ein Anti-Ding schreiben. Ja? Stell dir das mal vor. Amerika für frisch Getrennte, ja? Die aber trotzdem zusammen hinfliegen, weil die Reise schon bezahlt ist. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob wir eine Zielgruppe haben. Warum? Du bist doch die Zielgruppe. Fuck you, mon amour. Ja? Nenn es doch so. Das wird der Knaller. Hi Alan, mein Lieber, ne? Hör mal, du ruf mich bitte mal unbedingt zurück, wenn du das abhörst, ja? Das mit Amsterdam, das wird gerade so ein bisschen strange, ja? Diese Brücke mit den Vorhängeschlössern, du, die ist da gar nicht. Das war Paris. Naja, hält dich doch mal, ne? Und wir biegen das schon wieder hin. Nachricht gelöscht. Und als sie ihn dann gefunden haben, da liefen Pornos in Dauerschleife. Und er hatte die Hose unten. Herzinfarkt. Hier im Hospital gleich um die Ecke, bei der Nachtschicht. Schon eine harte Nummer. Naja, am Ende dann nicht mehr. Wir sterben beim Porno vor dem Computer, weil wir alleine sind. Weil wir nicht wissen, wohin mit uns. Das ist doch der Punkt. Ja, aber es ist halt auch irgendwie schon lustig, oder? Weißt du, was mir auf den Sack geht? Dass wir alle immer nur so tun. Klar können wir ins Bett zusammen, aber du, was Festes? Nee, lieber nicht gratis. Das muss ich erst mit meinem Therapeuten besprechen. Klar können wir uns einen runterholen, aber du, nur wenn keiner guckt. Das ist ja voll unkorrekt. Das geht mir jetzt ein bisschen zu weit, dann lassen wir das lieber sein. Alan. Klar, wir lieben uns mal so ein bisschen so mit Kuscheln und Anfassen und schöne Sachen sagen. Passt das so bei dir ab 3 Uhr? Ach du, super, dann haben wir ja ein Date. Und danach, du, das weiß ich noch. Ich melde mich bei dir. Können wir das so ein bisschen maybe lassen? Vielleicht kommt ja was Besseres. Vielleicht gibt es irgendwo ja noch wen, mit dem es weniger anstrengend ist. Vielleicht bleibe ich lieber doch allein. Bla, Selbstentfaltung. Bla, Selbstverwirklichung. Bla, bla, bla, dieser ganze Selbstbeschiss. Ist okay, Kumpel. Beim Wichsen vor dem Rechner sterben, ja, das ist ein Statement. Aber dieses dämliche Vielleicht-Ding, ja, wann leben wir denn? Ja, wann leben wir denn noch so richtig, so volle Kanne? Wenn wir tot sind vielleicht, ja? Passt es dann in deinen Terminkalender? Ja, das war doch früher nicht so. Ja, wir sind doch hier alle total im Arsch. Weißt du was? Scheiß auch drauf, ich gerne rum. Guten Tag, Herr Allen. Carla hier. Kennst du mich noch? Wahrscheinlich hörst du das hier nicht, aber irgendwie gehen mir diese Lieder nicht aus dem Kopf. Die Playlist von deiner Ex, weißt schon. Schickst du mir die mal? Hat mich jedenfalls echt gefreut. War mal was anderes. Sonst ist die Fliegerei ja immer eher öde. Okay, Herr Allen, wir hören uns, ja? Ciao. Weißt du noch, wie wir zusammen die Nächte bis zum Frühstück durchgelesen haben? Nur du und ich und eine Flasche Wein. Es ist immer noch so schön. Erstens, das ist kein Dauerzustand. Stimmt. Sollen wir jetzt eigentlich Pizza bestellen? Mit 5 extra Zutaten? Aufs Zimmer? Die Nacht ist noch jung. Nicht essen. Nicht schlafen. Ich vermisse dich. Ich meine, das ist doch das Ding. Tut uns das denn gut? Willst du mal ziehen? Dir nicht schreiben. Nicht an dich denken. Dich aus dem Handy löschen. Was ist mit dem Rauchmelder? Zweitens. Die Zeit heilt alle Wunden. Gott, klingt das blöd. Hab gesagt, ich habe ein Inhalationsgerät, das dampft. Im Ernst? Dann ist aus, der Rauchmelder. Du hast sie nicht mehr alle. Vergessen, wie du riechst. Vergessen, wie du schmeckst. Vergessen, wie du lachst. Hältst du mich fest? Ganz kurz. Drittens. Es gibt uns nicht mehr. Und ich bin am Ende wieder der Bad Cop. Sollen wir uns jetzt einmal im Jahr treffen und alles fühlt sich wie früher an? Und am nächsten Tag ist es immer einer von uns, der dem anderen die kalte Schulter zeigt? Ja, sag doch mal was. Sich auflösen. Wie eine Brausetablette im Wasser. Verschwinden. Wir sind so typisch. Gestern im Museum dachte ich, wir sollten uns ausstopfen lassen. Hand in Hand. Und auf dem Schild neben uns steht, wir sind nicht zusammen. Erläuterung, Paar des frühen 21. Jahrhunderts, ungepaart. Die Knarre aus dem Nachttisch nehmen, in den Mund stecken, abdrücken. Ohne Munition. War ja klar. Also nehmen wir jetzt Auberginen doppelt und Knoblauch und frische Tomaten? Bist du jetzt sauer, Ellen? Ich weiß doch auch nicht, was ich sagen soll. Ich will nur Pizza bestellen, sonst wird es zu spät. Du bist also sauer. Wie immer. Wenn man halt an diesem Kummer sich so festhält, dann hat man halt noch was. So. Da kann mir niemand was anhaben. Ich gehe da immer tiefer rein und immer tiefer rein. Ich bin nach London geflogen, seitdem hasse ich London. Man denkt ja immer so, ja, irgendwann bin ich über die Beziehung hinweg und dann ist alles vorbei und dann verliebe ich mich in jemand Neuen. Das stimmt nicht. Man kommt halt einfach nicht drüber hinweg. Wenn das nicht aufhört, dann weiß ich nicht, was mit mir passiert. So. Heute habe ich eine etwas ungewöhnliche Bitte an Sie. reden Sie schlecht über Ihren Ex-Partner. Schonen Sie ihn nicht. Lassen Sie alles raus. Er wird ja nie davon erfahren. Ich habe es gehasst, wenn er so absolut war. Er hatte eine Idee und so musste es sein. Und zwar genau so. Ich hätte ihn manchmal ohrfeigen können. Und dann sagte sie doch tatsächlich, ach komm, du bist nicht der einzige Mensch, der interessant ist. Aus dem Nichts. Und da wollte ich sie echt an die Wand klatschen. Mit seiner Angst hat er mich auch ganz verrückt gemacht. Das war nicht auszuhalten. Sie hat andere Typen angemacht. Und sie, du siehst Gespenster. Und ich so, sehe ich nicht, ich bin noch nicht bescheuert. Und sie so, doch, manchmal schon. Er wusste immer alles besser. Gedankenlos war sie. Ja, das fand ich schlimm. So manisch, als wären wir beide allein auf der Welt. Das ist für einen Abend ziemlich schön, aber das ganze Leben lang? Sie hat nur darauf gewartet, zu provozieren. Und ich habe nur darauf gewartet, zu explodieren. Hat sich eingebrannt. So eine Fratze, die nicht mehr verschwindet. Unsere Zeit war vorbei. Das wussten wir irgendwann. Aber wir wollten es nicht wissen. Wollen wir immer noch nicht. Wir lieben uns doch. Oder? So intensiv wird das nie wieder sein. Kann es gar nicht sein. Oder? Jetzt bin ich durch. Ich will auch nie wieder umziehen. Also in den nächsten Jahren. Hätte ich nicht gedacht von mir. Ich wollte immer alleine wohnen. Das habe ich mir geschworen. Dann kommst du, Dreckskerl, und alles ist für die Katz. Aber echt, lass uns das trotzdem ruhig angehen, ja? Ich brauche Platz für mich, sonst... Jetzt hör doch mal auf, denk nicht schon wieder an sowas. Wir sind vor exakt 5 Minuten eingezogen und du malst gleich wieder den Teufel an die Wand. Sollen wir uns nach exakt 5 Minuten schon streiten? Schon gut. Ich geh duschen und dann lass uns rausgehen, okay? Ey, warte mal. Ich freue mich auch drauf, mit dir zu wohnen. Ehrlich, Ellen. Take a look inside. Tell me what you find. All the broken memories. Das Beste am obligatorischen Bagel für Ihren ersten Morgen in New York ist, dass er von Haus aus halbiert wird. Breakfast for two. Nehmen Sie noch einen frisch gepressten Saft dazu. 2 Strohhalme? Diesen Gefallen wird man Ihnen gerne tun. Wenn die Sonne scheint, dann setzen Sie sich auf den Bordstein. Genießen Sie es, die Einheimischen beim Flanieren zu beobachten. Beim... Florence, ich würde dir die Augen zuhalten und fragen, riechst du das? Und wenn du sagen würdest, was denn, dann würde ich sagen, so riecht diese Stadt. Das wirst du nie wieder vergessen. Irgendwann zeige ich dir das. Hey, hey, hey, watch where you're going! Oh, I haven't seen you, Mr. Officer. Yeah, get your head out of your ass. Excuse me, really, I was listening to the music. And... Yeah, and next time you'll be listening to the music of my nightstick as it wraps across your skull. Sorry. Jeez, you look like you're gonna take a dive off the Brooklyn Bridge, for God's sake. No, it is just because of my ex. You know, she's... Ah, yeah, yeah. All right, you're breaking my heart. Also, dann kaufe ich mir halt eine Flasche Wodka und mache schöne Musik rein, lege mich ins Bett, schütt mir die Birne zu, solange bis ich einschlafe und am nächsten Morgen ist immer noch die Musik an und... Dann fängt man an, so eine Entscheidung zu treffen. Du willst das nicht. Du willst nicht, dass du in diesem Gefühl bleibst, so wie es war. Also musst du irgendwas machen. Was soll man noch nachdenken? Man muss halt machen. Alle Ecken dieser Straße, mein ganzes Zimmer, mein Bett, eigentlich müsstest du alles verbrennen, damit du nicht mehr die Erinnerung daran hast. Hey, gestern war ich total sauer auf dich. Dachte, ich rufe dich nie wieder an. Dachte, ich will dich nie wieder sehen. Einfach so. Schick mir doch mal was, irgendwas. Ein Satz, ein Foto. Zeig mir Brooklyn. Sonst komme ich einfach vorbei. Glaubst du mir natürlich nicht. Würde die doch nie machen, denkst du. Aber warte mal ab. Nachricht gelöscht. So, bis später. Ich gehe in die Kneipe, ja? Dann eben nicht. Ich muss jetzt. Bleib hier. Weißt du eigentlich, wie scheiße du mich behandelst? Was? Was meinst du eigentlich, wer du bist? Mit mir ist es dir zu langweilig geworden, ne? Der Idiot, der ist ja immer da. Fängst du schon wieder an? Du bist echt zum Kotzen. Aber so ein Typ. Wie cool der ist. Der ist ja so spannend. Ja. Da springst du gleich an. Ja. Spielst dein schönes Florent-Spielchen. Weißt du was? Ist mir scheißegal, was du machst, so blöde Kuh. Komm, halt jetzt den Mund, ja? Ich bin ja ein guter Hund. Ja? Ein bisschen Wässerchen, ein bisschen Leckerchen. Dann hält er schon die Schnauze. Hör auf, sonst hau ich dir eine rein. Ja, mach doch. Ich schlag zurück, ist mir scheißegal. Schau dir. Du bist echt das Letzte. Ich hab meine Zeit mit dir verschwendet. Ich kann deine eklige Fresse nicht mehr sehen. Lass mich einfach in Ruhe. Du bist ein Köter. So ein verdammtes Arschloch. Du selber ein Arschloch. Hör jetzt auf mit dem Scheiß. Hör endlich auf. Ich halte es nicht mehr aus. Ich ertrag das nicht. Ich ertrag das nicht. Warte, Flora, warte doch mal. Lass uns doch. Ich wollte doch nicht. Florence! So, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie schon relativ viel über Hochs und Tiefs am konkreten Beispiel erfahren. Vor allem über die Tiefs. Ja, da lachen Sie wieder. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Spannungskurve eines, erlauben Sie mir die Verallgemeinerung, üblichen Durchschnittspaares. Mitte 40, seit 15 Jahren zusammen, nach wechselseitiger Einschätzung zufrieden. So. Und jetzt lege ich mal die gefühlte Spannungskurve von Ellen und Florence darüber. Sehen Sie? Konstant hoch, aber wirklich hoch. Macht die Sache spannend, im wahrsten Sinne des Wortes. Anziehung und Abwendung, das bringt, salopp gesagt, Pfeffer in die Angelegenheit. Auch nach Jahren noch. Florence formulierte es mal so. Wir sind wie zwei Himmelskörper, deren Bahnen sich ab und zu kreuzen und die knapp aneinander vorbeifliegen. Dann entfernen wir uns und dann kommen wir uns wieder näher. Nur zusammenstoßen dürfen wir nicht. Hey. Ah, hi. Schönen Tag dir. Dir auch. Warte mal, bleib mal stehen. Kannst du mir Feuer geben? Ja, klar. Hier. Ach, danke. Hab dich oft gesehen die letzten Wochen. Ich arbeite hier um die Ecke. Sag mal, darf ich dich mal was Komisches fragen? Du siehst traurig aus die letzten Tage. Geht's dir nicht so gut? Manchmal, da fühle ich mich auch so einsam. Da könnte ich heulen. Ich bin nicht einsam, ja? Das meinte ich auch nicht. Nur, dass du halt so aussiehst. Als ob. Und das... Oh, okay, pass auf. Meine Nummer gebe ich dir nicht. Aber ich habe Feierabend. Jetzt oder nie? Was genau? Ich brauche ein Glas Wein. Bist du dabei? Sag mal, was machst du eigentlich so abends? Also alleine. Darf ich das überhaupt fragen? Manchmal suche ich mir nachmittags ein Rezept raus. Dann gehe ich in den Supermarkt. Frisches Gemüse, guter Wein. Dann höre ich Radio. Und dann koche ich. Erstens, es geht auch ohne sie. Du bist so traurig, oder? Quality Time nur für dich. Klingt gut. Ich gucke manchmal einen Film oder lese die halbe Nacht ein Buch. Das tut doch schon gut. Das hat mir manchmal gefehlt. Soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Hm? Ich hasse das. Zweitens, die Fehler nicht wiederholen. Bitte. Oh, Gemüselasagne. Ach, wird das gut, stelle ich mir vor. Ich werde einkaufen. Ich werde es mir hübsch machen. Dann duftet es schon aus dem Ofen. Herrlich wird das sein. Und dann, Tristesse. Wagner aus dem Radio und ich allein vor der Auflaufform. Was für ein schönes Dinner. Hör auf, ich heul gleich. Drittens, aufhören mit diesen verdammten Listen im Kopf. Ändert das was? Naja, aber du könntest ja Freunde einladen. Oder mich anrufen. Weißt du, die sogenannten Errungenschaften des geordneten Single-Lebens. Findet die irgendwer wirklich gut? Ich weiß doch auch nicht. Als wenn du dich auf einer erbärmlichen Geburtstagsfeier befindest, ja? Und alle besaufen sich und sagen dann spät nachts, ach, war doch schön. Nein, es war's nicht. Willst du noch was von meiner Pizza? Ich schaff's nicht mehr. Wie lange haben wir noch? Wenn sie wieder fliegen, dann müssen wir uns Sorgen machen. Vorher ist das jetzt. Du, ich, wir. Ich finde uns gerade ziemlich schön. Ich auch, Ellen. Look at your boy, Ma. Standing out here in the pouring rain. Getting soaked to the bone. Life's a bitch, right? And then you marry one. I did. For 15 years, she was busting my balls. 15 years before she finally packed up her bags and walked out the door. And you know something? The only true love of my life, the one true love of my life, was my dog, Trixie. Cutest little face on her. Should have seen her. I carry a picture of her next to my taser. Had to put her down a couple months ago. Tell you something. Love? Love is slapping the cuffs on some nitwit in the middle of the night while your partner writes up the report. Love? Ah, fuck it. Ist jetzt nicht wahr, oder? Wohin ich auch komme, ich sitze immer neben dir. Das glaube ich nicht. New York ist so groß. Und ich hätte weg sein können, oder du. Oh, man kennt sich wohl, der weltgewandte Alan. Na, halt die Klappe, ja? Was trinkt denn der Herr Alan von Welt? Tonic, mit ein bisschen Gin. Machst du mir auch so einen? Na klar, bevor der da wieder für zwei trinkt. Was machen die Verliebten? Oh, schlechtes Thema. Ich glaube, ich steig da aus, oder ich werde ausgestiegen. Jetzt weiß ich, woher ich dich kenne. Prost, Alan. Du bist die Stimme im Fahrstuhl. Sag jetzt bitte nicht, dass ich mir das gerade ausdenke. Wäre schön, dich zu verarschen, aber zu einfach irgendwie. Hast recht, 100 Punkte. Und was machst du gerade? Dasselbe wie du, nur anders. New York für steinreiche deutsche Touristen. Live-Kommentar mit Deluxe-Stimme. Dort vorn befindet sich das Empire State Building. Der Architekt William F. Lamb verwirklichte mit dem bis zur Antennenspitze 443 Meter hohen Turm ein Projekt, das noch nie in dieser Größenordnung realisiert wurde. Bravo. Dankeschön. Das ist ja echt ein Ding. Na dann, auf die Zufälle, oder? Auf die Bars. Zugegeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Ellen-Florence-Modell habe ich Ihnen heute eine harte Nuss mitgebracht, die Ihnen bestimmt keine Ruhe lässt. An dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, Dankeschön. Zum Schluss meines Vortrags möchte ich Sie jetzt gern nochmals mit einbeziehen. Was denken Sie über Ellen und Florence? So aus dem Bauch raus. Sie ist jung und weiß nicht, was sie will. Naja, hat ja auch was Lebendiges natürlich. Das beruht alles nur auf guten Sex. Diese beiden Menschen sind eigentlich füreinander geschaffen und dann stehen sie sich selber im Weg. Die passen nicht zusammen. Die sollten das wirklich lassen. So schön, dich zu küssen. Sorry, dass ich das so direkt sage, aber ich will nicht, dass du bleibst. Ich glaube, ich flieg schnell zurück. Ich hab's verkackt. Ist doch egal. Wir sind hier. Hey, willst du mit mir noch aufs Dach? Nackt? Empire State Building angucken? Ich hab irgendwie Kopfweh. Das hat nichts mit dir zu tun, echt nicht. Es war wirklich gut so. Alles so perfekt. Aber ich glaube, ich muss bald los. Ich fühle mich gerade halt wohl mit dir. Und ich dachte, du irgendwie auch. Ich mag deine Stimme. Die Art, wie du sprichst. So vorsichtig. Ja, ich ja auch. Weißt du, ich bin gerade irgendwie nicht so weit. Kann ich dich denn mal anrufen? Trinken wir mal vielleicht einen Kaffee zusammen oder einen Wein. Was soll ich dir jetzt vorlügen? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee mit uns. Ich schlepp zu viel mit mir rum. Ja, vielleicht auf eine Zigarette oder so. Lass uns das doch nicht planen. Wenn wir uns sehen, sehen wir uns. Wenn nicht, dann nicht. Überlassen wir es dem Zufall, okay? Irgendwie ist es doch immer dasselbe. Aber gut, ich zieh mich mal an und gehe aufs Dach. Brauch das jetzt gerade. Ich brauche kein Taxi. Ich gehe lieber zu Fuß. Ist nicht so weit. War schön, mit dir zu reden und trinken. und alles. Ich nehme mir ein Taxi. Es war ein toller Zufall, wirklich. Mach's gut, Florence. Tschüss, bis irgendwann. Schickst du mir diese Playlist noch? Es regnet. Ich bin nass bis auf die Knochen. Die paar Jogger gucken komisch, weil da einer den East River anschreit. Du würdest das lieben. Warum bist du verdammt nochmal nicht hier? Florence! In dieser verdammten Stadt, an diesem verdammten Fluss, in diesem verdammten Regen. Ich dich doch auch. Ich dich doch auch. Mein lieber Alan, ich stehe hier gerade im Regen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es schüttet. Aber das ist mir egal. Weißt du warum? Ich habe es gemacht. Morgen lande ich am JFK. Ich stalk dich einfach. Ich weiß nämlich, in welche Bar du gehst. Da setze ich mich rein und dann siehst du mich. Ob du willst oder nicht. Was sagst du dazu? Alan, ich komme nach New York. Du und ich in Dublin. Weißt du noch? Der Barmann mit der komischen Brille. Zuerst das Herz. Schlägt bis zum Hals. Dann weiter. Hey. Florence. Schläfst du? Ich versuch's. Wir haben da noch Zeit, oder? Ich krieg das einfach nicht aus meinem Kopf. Wie machen die das? Du und ich in Rio de Janeiro. Weißt du noch? Der Typ mit dem Messer. Bei denen ist das alles so normal. Ganz natürlich. Manchmal denke ich, das hätte ich doch gern gehabt, irgendwie. Irgendwie zu spät, oder? Vorletzte Nacht hatte ich einen Traum. Dann ist der Magen dran. Tobt sich aus. Macht, was er will. Hauptsache nichts essen. Da war eine Frau und wir haben zusammen gearbeitet. Und als wir vor der Tür standen, da haben wir uns an den Händen genommen. Und mir fiel ein, ach ja, wir sind ja zusammen. Und dann sind wir losgegangen, einfach so. Dann das Gehirn. Bringt die Tränen in die Augen. Macht den Hals trocken. Schlaf. Ausgeschaltet. So ganz natürlich. So selbstverständlich. Irgendwie. Wir benehmen uns wie 15-Jährige. Oh. Guck mal auf die Uhr. Lohnt sich nicht mehr, die Augen zuzumachen. Scheiße. Rauchen wir noch eine? Mhm. Verlieben ist verlassen in Spiegelschrift. Wird hell. Sie fliegen schon wieder. Hörst du? Nach der Zigarette muss ich los. Mhm. Lässt du mich mal ziehen? Danke. Hab ja gesagt, solche Nächte sind so kurz. Scheiße. Hallo Alan, ich bin's. Der Verleger hört gerade mit. Wir haben dir einen Brief geschickt. Wir wollten gern noch mit dir reden. Ja, nach reiflicher Überlegung müssen wir dir leider mitteilen, dass wir die Zusammenarbeit beenden. Mit sofortiger Wirkung. Optionen auf New York, Paris, Lissabon sind hiermit verfallen. Reisekosten für Amerika gehen leider komplett zu deinen Lasten. Wir bitten da um dein Verständnis. Du kannst gern anrufen und wir besprechen das Ganze nochmal. Nachricht gelöscht. Gleich steigen Sie ein. Nehmen Sie doch einfach mal Ihre Hand. Das haben Sie lange nicht mehr gemacht, oder? Ich bestelle das Taxi viel zu früh. Ich bin aufgeregt. Ich war noch nie in Amerika. Ich weiß nicht, ob er auf mich wartet. Denken Sie nicht so viel nach. Lassen Sie sich nicht vollschwätzen von den ganzen Geschichten über Angst und feste Bindung und diesen ganzen Scheiß. Ich trinke viel zu viel Kaffee. Ich habe zittrige Finger. Ich mag es im Flugzeug. Ich bin einfach nur nervös. Ich weiß nicht, ob das die Entscheidung ist. Ich will das aber wissen. Steigen Sie ein. Vergessen Sie Ihre Panik. Lassen Sie den Kopf doch einfach auf die Schulter neben sich sinken. Alles andere ist doch Schwachsinn. Ich steige ein. Ich suche mir meinen Platz. Ich schlafe noch vor dem Start ein. Ich stelle mir vor, mein Kopf würde auf seine Schulter sinken. Alles andere ist doch egal. Hallo, Sir. Oh, sorry. Sie schon wieder? Coffee or tea? Ich habe schon dreimal gefragt. Kaffee, schwarz. Und ein Glas Wasser, bitte. Schnell genug diesmal. Na, Sie haben ja richtig gute Laune. Alan also sitzt im Flugzeug zurück nach Deutschland. Er hat Panik. Der Platz neben ihm ist frei. Niemand beruhigt ihn. Und er weiß ja nicht, dass Florence ebenfalls in diesem Augenblick in einem Flugzeug nach Amerika sitzt. Florence stellt sich vor, wie sie in diese Bar in Brooklyn geht und Alan auf seinem Barhocker sitzt und fragt, ist das Jahr denn schon rum? Alan stellt sich vor, wie er in Deutschland bei Florence klingelt und sie die Tür aufmacht und sagt, gut, dass du da bist. Nun hat Alan ja diese Katastrophen im Kopf. Und nur durch seine Gedankenkraft geschieht plötzlich Folgendes. Zwei Flugzeuge, eins aus Deutschland, eins aus Amerika, ändern ihre Flughöhe. Es kommt zu einem großen Missverständnis im Funkverkehr und zu noch einem. Und plötzlich gibt es einfach kein Zurück mehr. Wir sind wie zwei Himmelskörper, deren Bahnen sich ab und zu kreuzen und die knapp aneinander vorbeifliegen. Und dann kommt der Tag der kosmischen Gleichgültigkeit. Und wir steuern aufeinander zu. Ungebremst. Endlich. Fuck You, Mon Amour. Eine Liebeserklärung von Martin Becker. Mit Barnaby Mitscherat als Alan, Maika Utendonk als Florence, Barbara Philipp als Frau Dr. Fuchs, Rebecca Matita Hund als Carla und Robert Bester als Sam, sowie Mark Oliver Bugel, Kerstin Fischer, Glenn Golds, Leonie Renee Klein, Simon Roden und James Turek. O-Ton-Collagen Mara Mai. Musik Raphael Vogel. Technische Realisation Benno Müller vom Hofe und Mechthild Austermann. Regieassistenz Pia Freder. Regie Martin Becker. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Dramaturgie Natalie Challis.